Aus Clios Notizbuch von Balladen von Karl Spitteler. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Aus Clios Notizbuch. Die Rechtfertigung des Eroberers. Auch ihn, den Grimmen mit der Eisenstirn, den Kriegsgewaltigen und Völkerwürger Nebukadnezar, fand zuletzt der Tod. Und als nun durch die unterirdischen Hallen sein Schatten wankte, stürzten Tausende und Abertausende von bleichen Seelen, die Fäuste ballend, fluchend ihm entgegen, und schleppten, racheheischend, ihn zum Richter. Auf hohem Throne saß der strenge Baal, von 20 Engeln mit gezücktem Schwert umringt. Zu seinen Füßen lagen Löwen. »Kannst du den tausendfältigen Mord bestreiten?« »Ich kann es nicht«, erwiderte der Feldherr. »Kannst du entschuldigen, was du getan?« »Ich kann's.« »Womit?« »Das Meer von Blut und Jammer, das auf der Erde quillt von Ewigkeit, hab ich gegossen in Kanäle. Zwar durch die Kanäle wälzte sich der Jammer, doch längs den Ufern blühten Recht und Ordnung. Steh auf und setze dich zu meiner Rechten.« Ende von Aus Clios Notizbuch. Aufgenommen von Color.